Tut mir leid, ich bin schon fertig. Ich hätte noch in der 50 Stufe gezogen, weil ich lang durchtauchte. Strandet der Donau entlang. Oh, ja, ja, ja. Am Wasser der Lädchen am Ufer ich fand. Oh, ja, ja, ja. Ein schlafendes Lädchen am Ufer ich fand. Ein schlafendes Mädchen am Ufer ich fand. Hatte die Wille weit von sich gestreckt. Oh. Das ist jetzt nah verchest, ne? Ja, das kannst du das mit Liga und Stopp. Welches? You can get also auf den Flieger. Eine Soft. Then Alice is restaurant. Love like that. La la la la la la la la la. Na na na na na na na na na na na na na na. Ich hab die ganze Technik am Hirn. Kennst du das Lied vom Flieger? Da war einmal ein Flieger, am Schluss sind so zwei Flieger. Assistant West Coast promo man. Hello. What up, blue? So blue. So blue. You're now so blue. So blue, blue, blue. Träume sein, soll rein, nur meine Träume sein. Ja, ja, so blau oder blau. Oder blau. So blau oder blau. Oder blau. So blau. It's ready. Boom, boom, da, da, da. Boom, da, da, da. Donau is so blue. The Donau is so blue. Oh, yeah. Oh, yes, oh, yes. The Donau is so blue. Oh, oh, oh, oh. It's a Donau so blue. So blue. So blau, so blau. Oh, yeah. Oder blau. Oder gelb. Oder blau. Ihr wurscht. Oh, oh, oh, yeah. Set the end. Donau so blau. Very.